Das waren die Nachrichten, 6 Uhr und 3 Minuten. Das Wetter, teils neblig, teils heiter bis wolkig und vereinzelt Regen, so sind die Aussichten für heute. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 Grad und es weht ein schwacher Wind. Der RTL Verkehrsservice. In Nordrhein-Westfalen, im Rheinland-Pfalz und im Saarland keine Meldungen, gute Fahrt. RTL, guten Morgen Deutschland.

Okay, das wird ja eine etwas größere, wenn man 18 wird, ne? Ja, genau. Gut, was hast du denn geschenkt gekriegt bisher? Noch gar nicht. Ich bin eben erst aufgestanden. Na ja, gut, dann sind wir die Ersten, die gratuliert haben. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Eine Wegwunschplatte gibt es auch für dich. Ja. Und zwar hat die Christine geschrieben, wir sollen von Jean-Jacques Goldman Labas spielen. Ist das in Ordnung? Ja, gut. Hörst du den gerne? Ja. Gut, Claudia, für dich einen schönen Tag. Alles Gute zu deinem 18. Und naja, den Tag kriegst du heute schon irgendwie rum. Ja, danke. Bis dann, tschüss. Tschüss. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Labas ist das von Jean-Jacques Goldman. Labas ist französisch und ist der Befehl an kleine Kinder, lass das sein, das ist Baba. Ich heiße Stefan Opirowski und diese Platte habe ich gespielt für Claudia Hanke zu ihrem 18. Geburtstag. Das ist der RTL-Weckwunsch. Wenn Sie möchten, dass Sie mit RTL mal geweckt werden, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Postkarte an RTL Radio, Stichwort Weckwunsch in L2850 Luxemburg. Und vergessen Sie bitte nicht, Ihre Telefonnummer drauf zu schreiben und natürlich den Titel, den Sie gerne hören möchten. Und dann rufen wir Sie an, so 20 nach 6 und schmeißen Sie aus dem Bett. I want to tell you, I might as well. See you. today. She's got a brother like Annie, and they'll be bleeping every bleep from there. Now if you love me, you're not above me. If you don't, well, what can I say? Except we'll see when you come to tea. Then Wakadu, Wakaday, es ist 20 nach 6. Guten Morgen, Deutschland. Mit dabei natürlich auch Eve Bennett vom Hallo RTL Club. Und wenn Sie mit mir nach Mallorca möchten, rufen Sie ganz einfach an 0352 46 32 15. 0352 46 32 15. Zu haben ist der ganze Spaß übrigens ab 579 Mark. RTL Mallorca 91. RTL Mallorca, es lohnt sich wirklich. 91. Und ob sich das lohnt, es ist 6 Uhr und gleich 27. Das ist eine Möglichkeit, mit uns nach Mallorca zu kommen. Die andere ist, Guten Morgen Deutschland hören, den Mallorca-Montag nicht verpassen und die ganze Reise gewinnen. Heute ist Montag und wir verlosen auch heute wieder unsere Reise nach Mallorca. Und zwar ganz genau in der nächsten Stunde. Wir spielen Geburtstagsbonus. Das Spielchen funktioniert folgendermaßen. Wir nennen Ihnen ein Geburtstagsdatum. Und wenn Sie zufällig an diesem Tag Geburtstag haben sollten, dann haben Sie die Chance, bei uns durchzukommen und anzurufen. Und dann gibt es eine Reise nach Mallorca, wenn Sie durchkommen. Am 21. April geht es los. Und zwar mit Jochen und mit Yves, mit Francesco Napoli, Andrew White, George Christian, Uli Bastian, Ibo, George Baker und noch vielen, vielen anderen. Falls Sie nicht das Glück haben sollten, an diesem Tag Geburtstag zu haben, dann rufen Sie uns einfach an und buchen die Reise. So teuer ist sie nicht. 579 Mark kostet sie, hat Jochen gerade gesagt. 00352 46 32 15 die Nummer. I try, but I can't say goodbye. Me going, I need you, baby. I can't let go. I want you, baby. I gotta have it, you know. I can't let go. I can't let go. I can't let go. I can't let go. RTL aktuell das Wetter. Um 6:30, es ist bewölkt und regnerisch. Milde Temperaturen gibt es heute bei über 5 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Und die aktuellen Werte von heute früh: Düsseldorf und Köln 10 Grad, Saarbrücken 7 und Trier 9 Grad. Der RTL Verkehrsservice. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland keine Meldungen. Gute Fahrt. Live aus Bonn jetzt unsere Schlagzeilen mit Peter Escher. Da sollten Sie eigentlich kommen. Hallo Eschili. Oh gut, eben keine Schlagzeilen. Eine halbe Stunde wieder Nachrichten bei RTL. RTL, Klatsch. Tommy Fuchsberger ist wieder allein. Nach 1,5 Jahren verließ ihn seine schöne Freundin, die Journalistin Andrea Koch. Mutter Gundula Fuchsberger scheint auch diese Schwiegertochter schnell vergrault zu haben, wie schon bei Tommys erster Ehefrau Silvia. Ex-Kaiserin Soraya von Persien hat ihre Memoiren geschrieben. Sie sind jetzt zunächst in Frankreich unter dem beziehungsreichen Titel Der Palast der Einsamen auf den Markt gekommen. Sie schildert ihr Leben am Kaiserhof, ihre Scheidung vom Schah und sagt, dass die Abfindung wesentlich geringer war, als die Leute glauben. Ihre Memoiren sind eine sanfte Abrechnung mit der Vergangenheit. Peter Kraus bekam mit 52 eine Tochter. Seit 12 Jahren will er die 26-jährige Gabi, Tochter seiner Frau Ingrid aus erster Ehe, adoptieren. Doch immer gab es Probleme mit den Behörden. Auch wenn Peter Kraus von Amtsseite her erst jetzt Gabis Vater ist, die schöne blonde Frau liebt ihn schon lange wie einen Vater und nennt ihn zärtlich Daddy Bear. RTL Klatsch, ein Service der Zeitschrift Die Aktuelle. Und einen Versuch starten wir noch nach Bonn. Hallo Peter Escher. Gib's auf. Schaffen wir nicht. Die Leitung ist gekillt, irgendwas stimmt nicht. Das war RTL Aktuell, es ist 6 Uhr und 32. 6.35 Uhr. RTL auf Kurzwelle. Die aktuelle Single von Aha, I Call Your Name. 6.39 Uhr. Danke Venus, danke Jupiter und danke Merkur. Das wird ein Tag. Das RTL Tages. Wie fast jeden Tag sitzen wir im Café. Und manchmal denken wir, die Welt ist schon zu klein für uns. Die Milch zaubert Wolken in den Tee. Und irgendeiner gähnt im Zigarettendunst. An der Wand hängen viel zu teure Bilder. Und der Kakao ist wieder nur lauwarm. Auf der Straße pflanzen Menschen. Die Bedienung stößt sich an meinem Arm. Himbeereis im heißen Tee. Die Augen von Veronika. Unerfüllte Träume von der Reise nach Amerika. Himbeereis im heißen Tee. Die Augen. Disneyland und der Mississippi. Die Raketenspuren am Cape Kennedy. San Francisco und der letzte Hippie. Broadway Glanz, West Side Story. All das Chrom und das Leder und die Milchshakes drüben. Und die lange Fahrten mit dem Greyhound-Bus. Aus dem letzten Film in Erinnerung geblieben. Und du weißt genau, dass du mal rüber musst. In die Staaten fahre, dann fahre ich mit dem Schiff. Und dann will ich, dass alles vor mir aus dem Morgennebel aufsteigt. Die Skyline und die Freiheitsstatue. Himbeereis im heißen Tee, die Augen. Augen von Veronika, unerfüllt. Okay, die Reise nach Amerika können wir Ihnen auch nicht anbieten heute Morgen. Da bleiben die Träume unerfüllt. Aber wenn Sie davon träumen, einmal nach Mallorca zu fahren, das ist kein Problem. Heute ist Mallorca Montag. Wir verspielen in der nächsten Stunde von Guten Morgen Deutschland eine Reise nach Mallorca. Nicht irgendeine Reise, sondern eine zusammen mit Jochen und mit Yves und mit vielen, vielen Künstlern. Eine Woche lang ab dem 21. April auf Mallorca gibt es bei uns zu gewinnen. Und ich mache das jetzt mal wie bei Thomas Gottschalk. Ich sage Ihnen noch nicht das komplette Datum des Geburtstagsbonus, sondern nur den Tag. Wir nehmen heute den 28. Und den Monat gibt es in der nächsten Stunde. Vor sieben, ganz genau, hier ist die Musik der nächsten Stunde in RTL Guten Morgen Deutschland. Den Culture Club haben wir dabei mit Move Away, dann Everyday People, I Guess It Doesn't Matter, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together. Die KG Strings singen heute Nacht Musik aus Deutschland. Every Brothers, Walk Right Back to Where We Started From, dann die Pet Shop Boys mit Being Boring, Fleetwood Mac mit Seven Wonders, Barry White, You're the First, the Last, My Everything, UB40 mit The Way You Do the Things You Do, dann ist Burkhard Brotzart dabei mit Kind of Sight und die Proclaimers mit King of the Road und Ray Charles mit Hit the Road Jack. Das in der nächsten Stunde und nach der Werbung gibt's Chris de Burgh und Fire on the Water. Themler morgen 7 Uhr und 5 Minuten. Das Wetter, es ist bedeckt und bewölkt heute. Die Temperaturen liegen über 5 Grad. Es ist frühlingshaft mild. Dazu weht ein leichter Wind aus Südost. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, A2, A3, Dortmund Richtung Köln oder Venlo zwischen Oberhausen, Stärkrade Nord und Oberhausen, Holten, 2 Kilometer zähfließender Verkehr. A4, Olpe Richtung Köln zwischen Overath und Untereschbach und Bergisch-Gladbach-Refrath, 8 Kilometer zähfließender Verkehr mit zeitweiligem Stillstand. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen Düsseldorf-Unterbach und Düsseldorf-Holthausen, 2 Kilometer zähfließender Verkehr. A52 Essen Richtung Düsseldorf, zwischen Ratingen-Tiefenbräuch und Ausbau in der Mörsenbräucherei, 6 Kilometer zähfließender Verkehr mit zeitweiligem Stillstand. Und die A52 Essen Richtung Düsseldorf, zwischen Ratingen-Tiefenbräuch und dem Ausbau in der Mörsenbräucherei, 6 Kilometer zähfließender Verkehr mit zeitweiligem Stillstand aufgrund hohen Verkehrsaufkommens. Rheinland-Pfalz und Saarland, keine Meldungen. Guten Morgen, Deutschland! I never wanted to be a man. Zeit, als Boy George noch aussah wie ein Mensch. Move Away vom Culture Club. Es ist 10 nach 7. Und in dieser Stunde verlosen wir eine Reise nach Mallorca. Am 21. April geht's los. Wir spielen Geburtstagsbonus. Wir nennen Ihnen ein Datum, wenn Sie an diesem Geburtstag haben. Dann haben Sie die Chance, bei uns diese Reise zu gewinnen. Den Tag hatte ich Ihnen schon gesagt. Es ist der 28. Auf den Monat warten wir noch ein ganz klein bisschen, okay? Sie sind Captain, nee, Everyday People. 7.16 Uhr RTL, Guten Morgen Deutschland. Heute steht es in der Zeitung, Köln viel zu dumm, die DEG clever, also die Düsseldorfer cleverer. Also wenn überhaupt, dann trifft es fürs Eishockey zu. Ne? Und morgen, Benno. Moin, Stefan. Ja, aber stimmt, ne? Köln viel zu dumm, DEG clever. Und deswegen haben sie das erste Eishockey-Playoff-Finale mit 3-1 gewonnen. Das wird man wohl nicht bestreiten können. Und das bezog sich in erster Linie auf 5 Minuten und 42 Sekunden im zweiten Drittel. Da haben nämlich die Kölner in Überzahl und gar mit 5-3 gespielt. Und trotzdem haben sie es nicht gepackt, da was draus zu machen und die Düsseldorfer einzueiern. 5 Minuten und 42 Minuten, 5-3, das sind im Eishockey wirklich Ewigkeiten. Mhm. Und da werden sie sich, und das haben sie auch gestern getan, sich vor die eigene Brust geklopft. Ich hatte gestern den Udo Kiesling, das heißt Günter Zarek, hat ihn interviewt direkt nach dem Spiel in der Kabine, und da hat der Udo Kiesling gesagt, das hätte überhaupt nicht passieren dürfen, gar keine Frage. Aber eins ist klar, Stefan, auch wenn die Kölner gestern das Ding mit 1-3 vor 7600 Zuschauern, die Halle war nicht ganz ausverkauft, vergeigt haben, da ist noch nichts entschieden. Also es geht morgen Abend weiter, 19.30 Uhr im Eisstadion an der Bremenstraße. Die Hütte ist ausverkauft, da kann man von ausgehen, denn in Düsseldorf sind sie ja noch etwas verrückter als Eishockey-verrückter als in Köln. Aber wir denken ans Halbfinale, an die Playoff-Halbfinalspiele. Da konnten die Berliner und die Rosenheimer jeweils 2-0 Spielführung gegen die Kölner respektive gegen die Düsseldorfer nicht nutzen. Also da ist noch nicht, längst nicht alles verloren für die Kölner, obwohl die DG jetzt natürlich die klar besseren Chancen hat, deutscher Meister zu werden und damit den Titel zu verteidigen. Ja, die scheinen auch etwas besser drauf zu sein, so im Großen und Ganzen. Ja, das ist wohl so. Die Kölner müssen den Tribut dafür zahlen, dass sie in der ganzen Saison wirklich ungeheuerliches Verletzungspech hatten. Die hatten ja Ausfälle wie kaum ein anderer Club. Und da geht es dann immer wieder an die Substanz. Dann ist der Spielerkreis zu eng und irgendwann lässt die Kraft dann mal nach. Und das kann sein, dass die Düsseldorfer mit ihrem größeren Spielerpotenzial und auch mit der besseren Reservebank dann letztendlich die besseren Reserven haben und deshalb die Finals gewinnen. Das kann schon so sein. Also da kann man den Kölnern dann auch keine allzu großen Vorwürfe machen, denn die mussten in dieser Saison immer wieder leiden und ihr Trainer Hardy Nielsen war auch immer wieder gezwungen zu improvisieren. Und ich sage mal, irgendwann ist Ende der Fahnenstange, irgendwann ist Ende der Kraft. Man muss sich das überhaupt mal ganz grundsätzlich überlegen. Da müssen die Jungs gestern nach 2,5 Stunden voll Power ran. Morgen Abend schon wieder, dann wieder nur 2 Tage Pause. Wenn es denn nur 3 Spiele gibt, kann ja auch 5 Playoff-Finals geben. Und was die in den Knochen schon haben, 5 Halbfinals und vorher die ganze Meisterschaftsrunde, also denen wird was abgelangt, das ist schon enorm. Da sehen die Fußballspieler schon ein bisschen besser aus. Wenn ich Eishockeyspieler wäre, stelle ich mir so vor, ich könnte nach dem, was bis jetzt schon abgelaufen ist, keinen Hering mehr vom Teller ziehen, so wenig Kraft hätte ich, glaube ich. Ja, okay. Woran das allerdings liegt, das wissen wir noch nicht so genau. Ja, wenn wir aber weiterverfolgen. Dann wäre hier nicht. Okay. Auch, ne? Also morgen 2. Teil im Duell der Giganten. Wir bleiben dran. Okay. Tschüss Benno. Dann. Heute Nacht wirst du mir gehören und es wird das sind wir zwei allein. My little baby, du wirst es nicht bereuen. Heute Nacht wirst du dein Herz verlieren. Ich werd dich entführen. Wie schade, es darf noch niemand sehen. Verbotene Liebe, weh und ist noch schön. Uhr 22, RTL, guten Morgen Deutschland. Heute ist der 11.03.91. Heute hat zum Beispiel Kollege Rolf Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Aber es ist noch einiges mehr los an diesem heutigen Tag. Und was heute alles anliegt, das erfahren Sie gleich bei uns. Auf RTL, ein Tag wie kein anderer. 7.25 Uhr, RTL, guten Morgen Deutschland, am 11.03.1991. Studenten und Ruhen in Jugoslawien. Knapp 10.000 Menschen waren letzte Nacht in Belgrad auf der Straße, nachdem am Wochenende zwei Menschen getötet und viele verletzt wurden. Es waren die größten Protestaktionen gegen das kommunistische Regime in Belgrad seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Regierung ließ Panzer gegen Demonstranten auffahren. Erst vor gut einer Stunde waren die letzten Aktionen beendet. Fürs Erste. Der Balkan bleibt unruhig. Kroatien und Montenegro wollen weg von der Bevormundung durch Serbien. Die rechtlosen Albaner in der serbischen Provinz Kosovo wollen ebenfalls raus. Die Demonstrationen ihrer Landsleute in Albanien bestärken sie. Die Fluchtbewegung von Albanien nach Italien beschäftigt jetzt auch die UNO. Wir sprechen in einer Viertelstunde mit einem Repräsentanten des UNO-Flüchtlingskommissariats. Außerdem Themen heute: weltweite diplomatische Aktivität nach dem Ende des Golfkrieges. Bundeskanzler Kohl trifft Großbritanniens Premier Major. Genscher trifft Frankreichs Außenminister Dümmer. Die Alpha-Jets der Bundeswehr kehren aus der Türkei zurück. Und in Bonn tagen die Präsidien von SPD und FDP. Alle Informationen aktuell hier bei uns. RTL aktuell das Wetter. Um 7:30. Es wird langsam hell draußen. Heute früh ist es noch bewölkt und bedeckt. Örtlich gibt es leichte Schauer. Im Laufe des Tages kommt die Sonne zum Vorschein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 Grad. Ein schwacher Wind weht aus Südwest. Und die aktuellen Werte von heute früh: Düsseldorf und Köln 10, Saarbrücken 7 und Trier 9 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, A2, A3, Dortmund Richtung Köln oder Venlo zwischen US-Außenminister Baker Station. Er erwartet von Israel eine Antwort auf die Nahost-Friedensinitiative. Und in Bonn tagt das FDP-Präsidium. Dabei geht es vor allem um die Eigentumsprobleme in den neuen Bundesländern. Mehr dazu in den Nachrichten um 8. Und das war er. Um 7.35 Uhr RTL, die beste Musik. Wir haben Mallorca-Montag und wir brauchen ein Geburtstagskind. Aber nicht eins von heute, sondern eins von dem Datum, das ich Ihnen jetzt gleich nennen werde. Das heißt noch nicht ganz. Den Tag hatte ich Ihnen schon gesagt, ist der 28. Und der Monat ist zweistellig. Jetzt überlegen Sie mal. I'll make a path to the road. 7.38 Uhr, RTL, guten Morgen Deutschland. Ich heiße Stefan Ofirowski und darf Ihnen verraten, heute ist Mallorca-Montag. Ich hatte eben schon mal gesagt, gut, das Geburtsdatum, was wir heute brauchen, fängt also an mit dem Tag. Logischerweise, das ist der 28. und der Monat ist zweistellig. Also kann es nur Oktober, November oder Dezember sein. Und es ist der 28. Oktober. Alle die, die jetzt am 28.10. Geburtstag haben und uns zuhören, können jetzt anrufen. Unsere Telefonnummer in Luxemburg 00352 1331. Wenn Sie durchkommen bei uns, gibt es eine Reise nach Mallorca. Am 21. April geht es los mit vielen, vielen Künstlern. Francesco Napoli, Andrew White, George Christian, Uli Bastian, Ivo, George Baker und Jochen und Yves von RTL. 00352 1331, alle die, und zwar nur die, die am 28.10. Geburtstag haben. You could have been some perfume. Well, you could have been anything that you wanted to. I can tell you the way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. You could have looked for a minute. You know you could have been an hour. The way you stole my yours. You've been a fool. And baby, you're so smart. You know you could have been a stupid. Well, you could have been anything that you wanted to. I can tell you the way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. You make my life so rich. You know you could have been some money. And baby, you're so sweet. You know you could have been some money. Well, you could have been anything that you wanted to. I can tell you the way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. Good looks for a minute. You know you could have been an hour. The way you stole my love. You know you could have been a fool. And baby, you're so smart. You know you could have been a schoolboy. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take it. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. 7.42 Uhr, hier ist RTL, guten Morgen Deutschland. Am Telefon ist Alois Huber aus Konz. Guten Morgen, Alois. Guten Morgen. Alois, wann haben Sie denn Geburtstag? Am 28.10.39. Wow, gewonnen! Herzlichen Glückwunsch, Alois. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein, noch nicht. Also ich habe jetzt im sein Kaffeesingle gehört. Also wie Sie gesagt, am 28. und dann der Monat ist zweistellig, da bin ich natürlich dran geblieben. Ja. Jetzt, ich kann nicht, ich habe die Sendung noch gefasst. Alois, Sie fahren mit uns eine Woche auf Mallorca. Oh, danke. Und zwar am Mallorca-Montag gibt es für den Alois eine Reise. Am 21. April geht's los und mit dabei sind Jochen Pützenbacher, Yves Bennett. Also wir haben viele Künstler im Gepäck. Es ist nicht so, dass wir irgendwie nur Leute nach Mallorca schicken. Nee. Da sind noch Künstler dabei wie Francesco Napoli, Andrew White, George Christian, Uli Bastian, Ibo und George Baker und so weiter und so weiter. Super. Alois, und Sie sind Hauptperson, denn Sie sind ein Gewinner dieser Reise. Sie müssen also nichts bezahlen, das machen alles wir. Und fahren, wie gesagt, am 21. April los. Und jetzt sind Sie baff, hä? Wie? Ja, jetzt bin ich baff. Das ist weiter so. Bitte? Jetzt weiter so. Ja, müssen wir mal drüber reden, wie das ist. Es ist eine Reise für eine Person, aber wenn Sie also zu zweit reisen wollen, dann können wir Ihnen einen günstigen Preis machen. Okay. Ja? Mhm. Gut, Alice, für alles Weitere bleiben Sie bitte am Telefon. Ja. Was machen Sie heute noch? Müssen Sie noch zur Arbeit? Ja, ich muss zur Arbeit, ja. Ja, dann will ich Sie nicht lange aufhalten. Dann freuen Sie sich. So fängt die Woche gut an, ha? Ja, danke. Gut, Alice, viel Spaß auf Mallorca. Ja, danke. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Gut, danke. Tschüss, Alice. Ja, tschüss. Alice hat gewonnen. Er fährt kostenlos. Aber wenn Sie mitwollen, Sie haben gerade gehört, worum es geht, um eine wirklich tolle Reise nach Mallorca mit vielen, vielen Künstlern und RTL-Betreuung. Dann können Sie anrufen in Luxemburg 00352 463215 und die Reise telefonisch bestellen. Sie kostet 579 Mark, also das wirklich nicht allzu viel für die Leistung, die wir Ihnen bieten. Keine Zeit von Burkhard Mozart, dafür eine Zeit von Stefan Ofiarowski. 7:46 und hier noch einmal die Telefonnummer, unter der Sie die Mallorca-Reise bestellen können. 00352 463215. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, all but 2 hours of pushing broom. Buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means. Auf dem Saarbrücker Messegelände. RTL Guten Morgen Deutschland, 7:50. Tausende Albaner sind auf der Flucht. Mit teilweise schrottreifen Schiffen haben sie die Adria überquert und versuchen in Italien Zuflucht zu finden. Viele von ihnen lagern im Hafen von Brindisi, wo sie unter freiem Himmel übernachten. Verpflegung gibt es kaum. Die italienischen Behörden verweigern ihnen fast jede Hilfe. Viele versuchen in die Schweiz weiterzuziehen. Die Schweizer Behörden wollen aber niemanden ohne Visum ins Land lassen. Begründung der Schweizer und Italiener, die Albanien-Flüchtlinge seien vor allem Wirtschaftsflüchtlinge, so jedenfalls Italiens Ministerpräsident Giulio Andreotti. Die Flucht scheint aber oftmals schwierig zu sein. Albanische Sicherheitskräfte haben vorgestern mit Pistolen und Tränengas ein mit Hunderten besetztes Flüchtlingsboot im Hafen von Durres gestürmt. Dabei soll es Tote gegeben haben. Die UNO hat daraufhin die Entsendung einer Delegation zu Gesprächen nach Tirana, der albanischen Hauptstadt, angekündigt. Und wir sprechen mit Stefan Tilöken von der deutschen Vertretung des Hohen Flüchtlingskommissars der UNO. Guten Morgen. Ist diese Delegation inzwischen eingetroffen in Albanien? Ja, sie wird heute im Laufe des Tages eintreffen. Auch in 3 Wochen, ja knapp 3 Wochen, soll es freie Wahlen geben. Inzwischen bezweifeln einige, dass es tatsächlich dazu kommen kann, weil die politischen Verhältnisse in Albanien sehr unruhig sind. Wie sind denn Ihre Informationen dazu im Augenblick? Hierzu muss ich grundsätzlich feststellen, der UN-Flüchtlingskommissar als humanitäre Hilfsorganisation der Vereinten Nationen hat kein Mandat, über politische Situationen in Herkunftsländern von Flüchtlingen Urteile abzugeben. Insofern kann ich hier nur erstens allgemein feststellen, dass die politische Situation im Fluss steht und dass zweitens sich ja die albanische Regierung bereit erklärt hat, diese Wahlen auch von internationalen Beobachtern beobachten zu lassen. Stefan Tilöken von der deutschen Vertretung des Hohen Flüchtlingskommissars der UNO. Schönen Dank. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road. Said, don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You came. 3 Minuten. Das Wetter. Heute früh ist es bedeckt und regnerisch. Am Nachmittag kommt es zu häufigen Aufweiterungen, nicht zu verwechseln mit Häufchenwolken. Bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad das Ganze. Dazu ist es schwachwindig. Was für Wolken? Häufchenwolken. Der RTL Verkehrsservice. Oder Cumulus. Ah ja, auch so. Das ist aber nicht der Verkehrsservice, der kommt jetzt hier. Nordrhein-Westfalen, A1, Euskirchen Richtung Dortmund. Zwischen Köln-Löwenich und Kreuz-Köln-Nord 4 Kilometer zähfließender Verkehr. A1 Bremen Richtung Köln zwischen Kreuz Dortmund-Unna und Westhofener Kreuz 2 Kilometer zähfließender Verkehr mit Stillstand. A2 Venlo Richtung Oberhausen zwischen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Neuenkamp 4 Kilometer zähfließender Verkehr. A2 A3 Dortmund Richtung Köln oder Venlo zwischen Oberhausen-Stärkrade-Nord und Oberhausen-Holten 2 Kilometer zähfließender Verkehr. A3 Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Dreieck Heumar und Kreuz Köln-Ost 2 Kilometer zähfließender Verkehr. A4 Olpe Richtung Aachen zwischen Dreieck Heumar und Kreuz Köln-Süd 6 Kilometer Stau. A4 Aachen Richtung Olpe zwischen Köln-Klettenberg und Köln-Poll 2 Kilometer Stau vor einer Baustelle. A4 Olpe Richtung Köln zwischen Overath unter Eschbach und Bergisch Gladbach-Refrath 8 Kilometer zähfließender Verkehr mit zeitweiligem Stillstand. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Unterbach und Düsseldorf-Holthausen 2 Kilometer zähfließender Verkehr. A52 Essen in Richtung Düsseldorf zwischen Ratingen-Tiefenbräuch und dem Ausbauende Mörsenbräucher Ei 6 Kilometer zähfließender Verkehr. A52 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Karst und Düsseldorf-Herd 5 Kilometer zähfließender Verkehr. A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Meerbusch und Dreieck Neuss 8 Kilometer zähfließender Verkehr. Rheinland-Pfalz und Saarland. Keine Meldung. Oder für dich einfach Schäfchenwölkchen. Schäfchenwölkchen. Guten Morgen, Deutschland. Yeah. nach 8, RTL Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski. Und Sister Sledge, we are family. Rufen Sie uns doch mal an. Rufen Sie bei der RTL-Familie mal an und wünschen Sie sich einfach Ihren Lieblingstitel. Unser Wunschtelefon ist für Sie jetzt geöffnet. Unter der 00352 1331 können Sie Ihren Musikwunsch loswerden. Und noch ein Gruß dazu. Wir rufen Sie innerhalb der nächsten halben Stunde zurück. Und vielleicht hören Sie sich schon heute Nachmittag oder morgen früh selbst im Radio. Und das wird eine ganze Menge Spaß machen. It's supposed to be fun, ist das hier Lou Rawls. Rufen Sie uns an, wünschen Sie sich Ihre Musik bei RTL 00352 1331. Haben Sie ein bisschen Geduld, die Nadja ist ganz alleine hier, aber sie kümmert sich um Sie. We made our getaway, I said away we go. We'll be laughing by seven. Well, I booked our favorite place. Not one face we know. This should be just like heaven. Tell me what went wrong. We should get along like these who stole each other's poor hearts. Well, something someone said, it ain't enough to let it fall apart. Well, this is supposed to be fun. Amen. Hey, it's supposed to be fun, fun, fun. Yeah. It's supposed to be fun. Well, well. I said it's supposed to be fun, fun, fun. Oh, yes, it is. You never see me cry about my circumstance. Even when my hands don't meet, no, no. Don't you see it makes me feel like dancing just to be on my feet? Hey, tell me what went wrong. We should get along like children in the garden of love. I said, if we're hand in hand, I don't know why we can't get along. Oh, cause it's supposed to be fun. Hey, baby. It's supposed to be fun, fun, fun. Yes, it is. Yes, it is. It's supposed to be fun. Well, well. It's supposed to be fun, fun, fun. It's supposed to be fun, fun, fun. 12 nach 8. Unser Wunschtelefon ist noch weiter geöffnet. Wenn Sie Freizeichen haben, haben Sie ein wenig Geduld. Denn, wie gesagt, die Nadja ist ganz alleine und muss immer den einen nach dem anderen dran nehmen. Aber Sie kommen in jedem Fall durch unter 00352 1331. Nach 8 RTL, guten Morgen Deutschland. Nach der Wiedervereinigung sind viele Leute überflüssig geworden. Niemand braucht sie mehr. Alle Diplomaten, die für die DDR weltweit im Einsatz waren, haben keine Aufgabe mehr. Eine Weile werden sie noch von der Bundesregierung bezahlt, damit ist aber bald Schluss. Und dann? Guten Tag, Herr Tvere. Im Ristorante von Al Carbonara, dem Vater des organisierten Erbrechens. Nächte in Palermo. Nicht in Palermo und ein kühler Morgen in Luxemburg. Es ist 20 nach 8. Hier ist RTL. Guten Morgen, Deutschland. RTL spielt die beste Musik. Wie wär's denn mal mit einem tollen Oldie von Sam & Dave? Wie wär's mit dem Soul Man? Das Ganze können Sie bei uns hören in knapp 2. RTL aktuell das Wetter. Um 8:30 heute früh ist es noch bewölkt und bedeckt. Örtlich gibt es leichte Schauer. Im Laufe des Tages kommt dann die Sonne zum Vorschein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 Grad. Ein schwacher Wind weht aus Südwest und die aktuellen Werte von heute früh: Düsseldorf und Köln 10, Saarbrücken 7 und Trier 9 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Start in die Woche mit massenhaft Staus und zähfließendem Verkehr. Nordrhein-Westfalen A1 Bremen Richtung Köln zwischen Friedrichstraße 5 Kilometer zähfließender Verkehr. Rheinland-Pfalz und Saarland keine Meldungen. Live aus Bonn jetzt die Schlagzeilen mit Peter Escher. In Belgrad hat es letzte Nacht wieder Unruhen gegeben. Das serbische Parlament eilt daraufhin zu einer Sondersitzung zusammen. US-Außenminister Baker steht heute vor einer schwierigen Aufgabe. Nach seiner Kurzvisite in Ägypten wird er Israel um eine konkrete Antwort auf die Nahost-Friedensinitiative bitten. Und in Bonn gibt sich heute die Politprominenz die Klinke in die Hand. Aus London kommt Premierminister Major, aus Paris Außenminister Dumas. Mehr dazu in den Nachrichten um 9. Das Reisewetter mit Christoph Lemmer. In Kopenhagen ist es heute neblig mit einer Tageshöchsttemperatur von nur 7 Grad. London bewölkt 12 Grad. Paris wolkig 14 Grad. Lissabon bewölkt 17 Grad. Madrid heiter 16. Mallorca heiter 20. Rom heiter 17 Grad und Athen wolkig 15. Der aktuelle Reisetipp. Spanien, Costa del Azahar, Peniscola, eigene Anreise, eine Woche Übernachtung in den Apartments Pichels Almar. Komfortables Haus mit wunderschönen Wohnungen, Swimmingpool, Hallenbad, Tennis, ideal für Kinder, für 4 Personen ab 667 Mark. Neckermann macht's möglich. Das war RTL aktuell, es wird 8:35 Uhr. RTL auf Kurzwelle. We'll be right back. 41 RTL, guten Morgen Deutschland. Lange, lange ist er nicht mehr bei uns gewesen und wir haben ihn schon vermisst, aber als wir mit dem Foto zu der Polizei gegangen sind, haben gesagt, suchen Sie diesen Mann, haben die nur einen Lachanfall gekriegt und haben gesagt, wie sollen wir das Ding denn finden? Guten Morgen, Karlchen. Hey, ist ja eine Riesensauerei, was ich da gerade von dir gehört habe. Das geht mir hier auch nicht gerade runter wie Öl. Nicht? Ja, wo warst du denn? Du, ich war ein bisschen in Urlaub, dann habe ich ein bisschen in der Redaktion was zu tun gehabt, war ein paar Tage nicht da, durcheinander ich alles, aber ich bin ja nun voll wieder aktiv und bin ja da nun. Heul doch nicht so rum, ich helfe dir. War so traurig ohne dich, Karlchen. Ja, gut, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Da müssen wir durch. Ja, ja, Urlaub im Mäuseloch, ne? Ja, jetzt mischt er sich auch noch ein, jetzt ist es alles vorbei. Wer war das denn? Ja, das ist der Typ, der mindestens genauso lange Nase hat wie du. Meine Güte, ich dachte schon, der Programmdirektor kann bei euch auch jetzt schon mitlabern. Morgen. Nee, der kann ja nicht sprechen. Also bitte keine dummen Bemerkungen über den Programmdirektor. Wenn ich das schon höre, Programmdirektor kann nicht sprechen. Ja, dafür ist er nicht so dick wie eurer. Das ist korrekt, ja. Also Karlchen, du wirst festgestellt haben, es ist heute meine letzte Sendung. Ne? Ja, schade, ne? Ging ganz schnell zu Ende, ne? Ja, ja. Ein blöder Spruch und zack, ne? Ja, weißt du, was der... Programmdirektor, der Herr von zur Mühlen nachher zu dir sagen wird um 21:30. Ja, ich weiß es. Sag's mir nicht so laut. Ich will dir sagen, wie lange sind Sie eigentlich bei RTL mal morgen nicht mit eingerechnet? Ja, das hat er ja schon letzte Woche gesagt. Ja. Er weiß ja gar nicht, dass ich heute noch sende. Na, siehst du wohl, Aber sag mal, willst du was Ernsthaftes machen jetzt oder wollen wir nur blödeln? Ja, heute Abend gibt's zum Beispiel die Mini-Playback-Show bei euch, ne? Ja, das ist in meinen Augen Gott, die... Oh Gott. Bitte, Entschuldigung. Mini-Playback-Show, das ist einfach, ich finde das, also, ja, na gut, ja. Das ist die Pederasten-Show hier bei RTL Plus, nicht? Das ist furchtbar. Kleine Kinder in Strumpfhosen schwuppen da rum und alle gucken, Geier, Geier, ich find's widerlich. Aber na gut, ist schon scheinbar ganz erfolgreich. 21.10 Uhr, klassisches Hollywood-Kino auf dem Hickway, also Highway ist die Hölle los, ich sag es dir, du. Das war einer der ersten, verstehst du, dieser Cannonball-Race-Filme. Soll ich dir ein paar Schauspieler nennen, die dabei sind? Weiß ich alles, aber unsere Hörer nicht, sag mal. Die sind alle, Burt Reynolds ist dabei, Farrah Fawcett ist dabei, Dean Martin, Sammy Davis, Bianca Jagger, der Roger Moore, ne? Und die haben alle so kleine Kurzauftritte, witzig gemacht, ein Muss heute Abend, 21.10 Uhr. Alles, was danach kam an Cannonball-Filmen, kannst du ja fast in der Pfeife auch. Das ist gut. Also Cannonball, das ist dieses Rennen durch Amerika, was verboten ist eigentlich, was verboten ist und so, was ich in Deutschland auch mal, das ist natürlich völliger Schwachsinn, kannst du nicht machen, aber gut gemacht, komm, ist einfach gutes Hollywood-Kino, lachst ab, Autos fliegen ins Swimmingpool und Leute hinterher und vom Feinsten soll ich dir. Stellt sich natürlich die Frage, Karlchen, alle Stars dieser Welt sind dabei, wo warst du? Seinerzeit? Mhm. Ja, seinerzeit, da habe ich in Russland Kulturfilme gedreht. Allein durch die Tiger. Allein durch die Tiger, ja, soweit die Füße tragen. Kadaver, kadaver. Gut, was haben wir denn sonst noch anzubieten bei euch? Heute Abend Chance für die Liebe, Erika Berger. Mhm. Ja, ich merke schon, die Begeisterung ist groß bei dir. Ja, anschließend kommt das Männermagazin, kann ich nicht schocken. Genau. Da können wir dann alle wieder gucken oder sowas, nicht? Mhm. Aber empfehlen wollte ich morgen was. Das ist dummerweise sehr spät. Also ich weiß ja auch nicht, wer das bei uns so spät einsetzt. Die Katze auf dem heißen Blechdach. Das Stück von Tennessee Williams mit Elizabeth Taylor und Paul Newman und Burl Ives. Also das ist feinstes Kino, vom Feinsten. Das Stück ist affengeil. Und dann auf 1 Uhr morgen, nee, auf 0 Uhr 5 morgens, also Wahnsinn, morgen Abend. Also da ist wirklich der Kassettenrekorder gefragt, ne? Der Videorekorder. Den haben wir ja Gott sei Dank alle irgendwo drum stehen. Das ist ne? Ja nun ein ganz heißes Stückchen Film, nicht? Kennst du? Ja, klar, ein Klassiker, logisch. Wo wollte ich doch gerade sprechen, ne? Ja. Cool, ja. Karlchen. Also jede Menge los bei euch. Ja, logisch. Und dann haben wir natürlich Mittwoch wieder kurz einen Überblick geben. Gottschalk, labern wieder durch die Gegend, danach kommt die Heimatmelodie. Ist er denn, wer? Die Heimatmelodie. Achso, nee. Ja. Ist er denn jetzt schon nackt? Nee, das muss er bei Heller von Sinnen machen. Ja, bei Heller. Nicht? Weil irgendwo habe ich gesehen, irgendein Halleluja-Priester ist aufgetreten und hat gesagt, der darf das nicht. Gut, warum nicht? Sehen. Aber da fällt mir gerade ein unanständiger Witz ein, von wegen, ob Gottschalk nun mit Schniedelwurz oder nicht Schniedelwurz. Darf ich dir ganz schnell erzählen? Kommt ein Elefant in eine Männersauna. Weißt du, was er sagt? Karlchen. Weißt du, was er sagt? Nein, aber ich kann es mir vorstellen. Komm, sag. Und damit wollt ihr essen können. Oh, no. Finde ich gut. Okay, ja, spitze. Vor allem, wenn man so einen Rüssel hat wie du, ist das sehr lustig. Programdirektor. Wann kommt Karlchen eigentlich wieder mal im Fernsehen? Die ganze letzte Woche war ich drauf, du Heini. Mann. Ja, ich will nicht wissen, wann war. Heute Abend auch wieder? Heute Abend natürlich nach den Nachrichten. Brutal, gnadenlos, ohne Ende. Wie immer. Und ja, der kann mit dem Rüssel auch essen. Der aber natürlich, deswegen sind Elefanten meine Kumpels. Tschüss, Karlchen. Musik. Jo, machen wir. Ciao, tschüss. Tschüss. Klar weiß ich mehr. Ich weiß, wie spät es ist. Es ist 9:05. Und das war's von Guten Morgen Deutschland. Ich heiße Stefan Ofirowski, gesagt tschüss, aber nicht traurig sein. Es geht weiter mit dem Jochen. 3 Stunden lang ein Tag wie kein anderer. Sie können wie jeden Morgen bei uns eine Reise gewinnen. Tschüss. Wenn Sie Lust haben, hören Sie morgen wieder rein. Manchmal fühle ich mich so einsam und allein.